Kundgabe 5780. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.10.1953. Gottes erbarmende Liebe. Licht ist Wahrheit. Mein Auge blickt erbarmend zur Erde hernieder, wo unzählige Menschen sich im Dunkeln bewegen, das heißt, erkenntnislos ihres Weges gehen, vor denen eine dichte Wand erbaut ist, die alles abdunkelt und den Strahlen des Lichtes jeden Eingang verwehret. Meine unendliche Liebe möchte auch in diesem dunklen Gebiet ein helles Feuer anzünden, das nach allen Seiten hin wieder Licht ausstrahlen könnte. Meine Liebe möchte auch diesen Menschen das Licht der Erkenntnis bringen, auf das, die noch blind sind im Geist, sehend werden, auf das alle fähig würden, mich selbst zu erblicken, der ich als Ziel ihrer Wanderung auf Erden angestrebt werden will. Den sie aber sehen müssen, um zu erkennen, dass ich ihnen winke, dass ich sie erwarte am Tor zum ewigen Leben. Solange ihre Augen nicht schauen können, solange sie blind sind im Geist, befinden sie sich in der Nacht des Todes. Denn ohne Licht gibt es keinen Morgen, ohne Licht gibt es keinen hellen Tag. Licht erst ist Leben, und erst im Licht können sie tätig sein. Licht aber ist Wahrheit. Licht ist helles Erkennen und Wissen um das Urlicht von Ewigkeit, um die tiefsten Zusammenhänge von Schöpfer, Schöpfungen und Geschöpfen. Licht ist alles der Wahrheit entsprechende Wissen, das einen deutlichen Weg aufzeichnet, an dessen Ende ich selbst den Wanderer empfange. Licht ist Wahrheit. Mein Auge blickt erbarmend zur Erde hernieder auf die große Zahl der Menschen, die ohne Wahrheit sind, die ohne Wissen oder im Besitz von falschem Wissen sind und laufen, ohne zum rechten Ziel zu gelangen. Und die erst dann den rechten Weg betreten, wenn das Licht der Wahrheit ihnen erleuchtet, wenn ihr Geist erhellt wird, wenn sie den Liebestrahl auffangen, der ihr Herz treffen soll und der meine unendliche Liebe zu allen meinen Geschöpfen beweiset. Wie viele Menschen wandeln dicht neben dem rechten Weg, so dass sie nur einen Schritt zu tun brauchten, um diesen zu betreten, den sie aber nicht tun wollen, weil sie glauben, auf dem rechten Wege zu gehen. Doch er ist nicht hell und schattenlos, weil er nicht vom Licht der Wahrheit bestrahlt wird. Er weiset viele dunkle Abgründe auf, wo der Mensch in großer Gefahr ist zu stürzen, wenn er sich nicht dem matten Lichtschimmer vom rechten Wege zuwendet, der seine Schritte stets mehr und mehr dahin lenkt, wo das Licht hell und strahlend leuchtet. Es muss der Mensch zur Wahrheit gelangen, weil dann erst mein göttliches Liebelicht ihn berührt und weil dann erst er mich recht erkennt und er mir zustrebt als Ziel, das allein ihm begehrenswert ist. Verlanget nur tief im Herzen nach der Wahrheit und mit diesem Verlangen entzündet ihr das Lichtlein und dann werdet ihr es vor euch hertragen und sicheren Schrittes alle eure Wege zurücklegen. Denn das Licht wird euch stets den rechten Weg erkennen lassen. Das Licht hat meine Liebe in euch entzündet, die ihr begehret, so wie ihr die Wahrheit begehret. Und der von mir ausgehende Liebestrahl führet auch zu mir zurück. Und noch so dichte Wände werden sich auflösen in dem durchdringenden Licht der Wahrheit. Die undurchdringlichste Dunkelheit wird weichen dem Licht, das da ist, die Wahrheit aus Gott. Amen.